shit auf dem Dach. Göller sitzt auf dem Klavier. Göller ist jetzt ein Tier. Göller schüttelt den Kopf. Göller sitzt auf dem Klavier. Göller ist jetzt ein Tier. Göller schüttelt den Kopf. Göller sitzt jetzt ein Tier. Göller sitzt auf dem Klavier. Göller schüttelt den Kopf. Göller schüttelt den Kopf. Göller sitzt auf dem Klavier. Göller ist jetzt ein Tier. Göller schüttelt den Kopf. Göller ist Helvet.